Kundgabe 7690. Empfangen am 3.9.1960. An die Formchristen. Es gibt für euch Menschen nur eine Möglichkeit, die Seelenreife auf Erden zu erlangen. Ihr müsstet in der Liebe leben. Immer nur sage ich euch das eine, dass ihr nur durch die Liebe selig werden könnet. Und ich muss immer wieder meine Gebote der Liebe euch als vordringlichste hinstellen, weil es keinen Ersatz gibt für ein Liebeleben, weil euch nichts zur Seligkeit verhelfen kann, wenn ihr nicht meine Gebote der Liebe erfüllet. Darum könnet ihr tun, was ihr wollt. Ihr könnet übereifrig von Menschen erlassene Gebote erfüllen. Ihr könnet alle Satzungen befolgen, die euch als nötig hingestellt werden. Ihr werdet keinen Schritt weiterkommen in eurer geistigen Entwicklung, wenn ihr die Liebe außer Acht lasset. Und darum überleget gut, wenn ihr etwas unternehmet, ob ihr von der Liebe in euch dazu angetrieben werdet oder ob ihr nur Gebote erfüllet, die euch menschlicherseits gegeben wurden und die in keiner Weise etwas mit einem Liebewerk zu tun haben. Immer sollt ihr darüber nachdenken, was euch zu eurem Denken und Handeln veranlasst. Und nichts sollt ihr wichtig nehmen, was Liebe vermissen lässt. Gerade die Menschen, die sich konfessionell gebunden fühlen, sind lau in der Erfüllung meiner Liebegebote. Sie richten ihr ganzes Augenmerk auf traditionelle Gebräuche. Sie erfüllen Pflichten, die ihnen als wichtig hingestellt werden, aber sie erhöhen keineswegs dadurch ihre Seelenreife. Und sie sollen doch wissen, dass sie nur allein deswegen auf der Erde weilen, dass ihre Seelen zur Reife gelangen. Doch immer wieder betone ich es, dass dazu unbedingt ein Leben in Liebe nötig ist, dass nichts anderes das uneigennützige Liebewirken ersetzen wird. Und ob sie auch noch so eifrig sind in der Erfüllung menschlich erlassener Gebote, sie werden nicht den geringsten Erfolg für ihre Seelen verzeichnen können. Darum ist alles wertlos, was ihr Menschen verrichtet, wenn die Liebe dabei nicht bestimmend ist. Und wenn ihr saget, alles zur Ehre Gottes. Wie könnet ihr mich ehren, wenn ihr mich nicht liebt? Und wie könnet ihr mich lieben, wenn ihr der Not eures Nächsten nicht achtet, der doch euer Bruder ist? Wie könnet ihr Gottes Liebe haben, wenn euch die barmherzige Nächstenliebe fehlt, durch die allein ihr die Liebe zu mir unter Beweis stellt? Ihr lebt ein falsches Leben, wenn ihr euch gebunden fühlt an konfessionelle Gebräuche und Sitten, an Zeremonien und Pflichterfüllungen, ihr vergeudet Lebenskraft, die euch von mir aus geschenkt ist, dass ihr euch auf Erden geistige Kraft erwerbet und diese kann nur durch Liebewirken erworben werden. Ihr Menschen, nehmet das Erdenleben ernst. Lebet nicht so gleichgültig dahin, dass ihr nicht einmal nachdenket darüber, ob sich euer Gott und Vater wohl damit begnügen kann, was ihr nur an Äußerlichkeiten vollbringt. Denket darüber nach, was ich selbst wohl von euch verlangen würde, wenn ich wieder als Mensch mitten unter euch weilen würde, wenn ich wieder als Mensch über eure Erde gehen würde. Glaubet ihr, dass ich darüber Freude empfinden könnte, dass ihr Menschen in einem toten Glauben lebet, dass ihr mechanisch nur Dinge verrichtet, die niemals Wert haben können vor meinen Augen? Wie stellet ihr Menschen euch euren Gott und Vater vor? Wie könnet ihr Menschen das mit meiner Weisheit vereinen, was ihr euch aufgebaut habt, was ihr euch vorstellet als Kirche Christi? Wie könnte ich Gefallen finden an Sitten und Gebräuchen, an den Handlungen, die euch als mein Wille hingestellt werden? Ich kann und werde mich nur derer erfreuen, die Werke der Liebe verrichten. Ich werde immer nur das gelten lassen, was die Liebe zum Anlass hat. Und es werden die Seelen nur dann ausreifen können, wenn der Mensch sich zur Liebe wandelt, wenn er die Ich-Liebe bekämpft und in der uneigennützigen Liebe zum Nächsten aufgeht. Denn die Liebe ist es, die euch mangelt und die ihr euch wieder aneignen sollet, solange ihr auf Erden wandelt. Ihr müsstet ein Leben in Liebe führen, ansonsten euer Erdenwandel vergeblich ist und ihr niemals euer Ziel erreichet. Amen.